Duxam, Buzz, Buzz, Buzz von der CD Jukebox Music. Machen wir weiter mit den Schallplatten im Jahr 83 oder den CDs im Jahr 83 waren wir stehen geblieben. Dann erschien 84 Back to the Dillo im gleichen Jahr, August in New York im gleichen Jahr, Rio Medina. Dann 85 Love Your Europe, 86 Duxam Presents The Texas Mavericks, 87 Duxam Live, 87 Return of the Formerly Brothers, 88 erwähnte Jukebox Music, 88 Smoky Gray Translucent Vinyl, Smoky Gray Translucent Vinyl und 1990 dann die erste CD mit den Texas Tornadoes. Wie viele haben die gemacht? 2 oder 3, die Texas Tornadoes, also Augie Myers, Flaco Jimenez, Freddie Fender und Duxam. Ich glaube 2 oder 3. Einen Song der Texas Tornadoes hören wir von der CD Zone of Our Own. Der Song ist geschrieben von Augie Myers. Sie haben das ganz geschickt gemacht, diese Texas Tornadoes. Von denen sagen wir 12 Songs, die auf den CDs drauf waren. Waren 3 von dem, 3 von dem, 3 von dem und 3 von dem. Mit dem Singen wechselten sie sich auch ab. Und dieser Song hier, Bayando heißt er, ist geschrieben von Augie Myers. Augie Myers singt den Song auch, aber Duxam ist im Background mehr als deutlich zu hören. Also, wir hören die Texas Tornadoes und Bayando.